18D. 18D. Примите участие в следующем диалоге, используйте при ответах подсказки на русском языке. Я купила здесь эти часы неделю назад, и они не работают. Ich habe diese Uhr hier vor einer Woche gekauft und sie funktioniert nicht mehr. Was stimmt denn damit nicht? Они стоят. Sie ist stehen geblieben. Die Batterie scheint in Ordnung zu sein. Haben Sie die Uhr vielleicht fallen lassen? Нет, разумеется, нет. Nein, natürlich nicht. Wir müssen die Uhr ans Werk schicken. Я могу обменять их. Kann ich sie umtauschen? Das geht leider nicht. Ну, думаю, делать нечего. Tja, da kann man wohl nichts machen.